WDR 5. Neugier genügt. Zwei Stunden dauert die Fahrt mit dem Schnellboot durch eine der Buchten im Amazonas-Delta. Hier vereinen sich die Seitenarme des gewaltigen Tropenstromes, bevor sie in den Atlantik münden. Eine bewaldete Insel taucht auf, so groß, dass ich ihre Umrisse nicht abschätzen kann. Marajon, die größte Flussinsel der Welt, größer als die Fläche von Nordrhein-Westfalen. Zwischen Palmen zeichnet sich eine Art überdachter Laubengang mit rot gestrichenen Pfeilern ab. Am Steg davor liegt das Boot an. Touristen aus der Region und Anwohner von der Insel klappern mit ihren Koffern den Steg hinauf zum Laubengang, dem Eingangstor nach Marajon. Die kleine Ortschaft heißt Sore. Hier befindet sich das Hauptquartier der Militärpolizei für die Flussinsel. Die Armee unterstellte Polizisten, die in ganz Brasilien für die öffentliche Ordnung zuständig sind. Drei von ihnen begrüßen mich neben dem Laubengang. Die Polizisten tragen farngrüne Uniformen mit Schutzweste. Ich lerne Claudio Vitelli, 46, kennen. Das Gesicht unter seiner Polizeikappe ist rund und glatt rasiert. Unter dem kurzen Ärmel seines Hemdes lugt auf einer Seite eine Tätowierung hervor. Vitelli hält den vordersten von drei mächtigen, gesattelten Büffeln an einem Seil fest. Sie sind nicht so groß wie Pferde, wiegen aber fast das Doppelte. Das Seil läuft über den Kopf des Büffels zwischen seinen nach innen eingedrehten Hörnern hindurch und endet als Schlaufe in dessen Nase. Er sitzt locker. Und doch sieht Vitelli meinen zweifelnden Blick. Bei einem Pferd arbeitest du mit Zügeln. Beim Büffel ist die Nasenscheidewand gelocht, damit wir das Tier steuern können. Ich frage, tut das nicht weh? Nein, das ist wie ein Ohrring nach einer Weile. Hoffentlich stimmt das. Ich will dem Tier nicht wehtun, wenn ich gleich auf ihm reite. Die Militärpolizisten haben mich eingeladen, sie auf ihrer Büffelpatrouille zu begleiten. Feldwebel Vitelli zeigt auf dem Büffel mit den Kringelhörnern. Das ist dein Büffel, den wirst du reiten. Wie heißt er? Er heißt Tourista. Warum? Weil er Touristen befördert? Nein, das ist nur ein Spitzname. Tourista, der Polizeibüffel, schaut ein bisschen skeptisch, als ich vor ihm stehe und schüttelt mit dem Kopf. Wirkt aber sonst sehr friedlich. Inzwischen ist Vitellis Chef, Hauptmann Raoli Viena, dazugekommen. Als ich gerade Touristas Hinterkopf kraulen will, warnt er mich. Vorsicht mit dem Kopf. Da am Ohr hat ihn als Jungtier mal ein Piranha gebissen. Das macht ihn ziemlich nervös. Lieber weiter hinten. Vitelli ergänzt. Er denkt sonst, du willst ihn angreifen. Das ist so ziemlich das Letzte, was mein ein Tonnen schwerer Büffel von mir denken soll. Gesattelt ist Tourista schon, Steigbügel gibt es auch. Reite ich ihn wie ein Pferd oder wie? Im Prinzip ja, aber ein Pferd kann jeder reiten. Aber einem Büffel darfst du nicht zeigen, dass du Angst hast. Ich frage mich noch, was das heißt, als mir Raoli und Vitelli auch schon in den Sattel helfen und dann auf ihre Büffel klettern. Ein dritter Polizist reicht mir das Seil, um Tourista zu lenken. So, mein lieber Tourista, jetzt gibt's nur dich und mich. Die beiden Kollegen reiten schon mal vor, hier mit ihren. Ich imitiere die Schmatzgeräusche des Polizisten und hoffe, dass Tourista das als Startsignal versteht. Tatsächlich setzt sich der Büffel langsam in Bewegung. Vielleicht folgt er aber auch nur seinen beiden Artgenossen. In einer Hand habe ich mein Mikrofon, in der anderen das Seil. Die Polizisten nutzen beide Hände, eine um das Seil hoch über den Kopf ihres Büffels zu halten, die andere um das Tier nach rechts und links zu lenken. Ich versuche beides mit einer Hand. Das Ergebnis, ich verheddere mich oft in den Kringelhörnern meines Büffels. Vitelli wartet auf seinem Tier, dessen Hörner krummsäbelartig spitz zulaufen. Ich frage ihn, wie es ihm gefällt, Büffelpolizist zu sein. Das macht mich sehr stolz. Ich fühle mich als Pionier, weil ich einer der ersten Polizisten war, die anfingen, Büffel zu reiten. Das war 1993. Und wir stammen ja auch alle von der Insel. Wir durchqueren den kleinen Ort Sore und reiten Richtung Osten. Sore gilt als wichtigstes Städtchen der Insel. aber es wirkt eher wie eine Siedlung auf dem Lande. Die Häuschen am Straßenrand zwischen tropischen Bäumen und Grasflächen sind flach und schlicht. Von vielen fällt der Putz ab. Je weiter wir reiten, desto weniger Menschen sind auf der Straße. Das mag daran liegen, dass es kurz vor 11 Uhr morgens ist und brütend heiß. Vitelli und ich schwitzen ordentlich. Und unsere Büffel? Sie schwitzen nicht, aber fühlen die Sonne. Sie tut ihnen nicht gut. Du kannst die ganze Nacht reiten, aber tags bei der Hitze reicht das jetzt. Gleich wenn wir da sind, werden sie ein Bad in Tümpel nehmen und sich mit Schlamm bespritzen. Das ist ihr Schutz. Gemächlich trottet mein Büffel hinter dem von Vitelli her. Er weiß, dass du unerfahren bist, deshalb läuft er so langsam nebenher. Er ist entspannt, ein Mediterrano. Meiner hier ist nicht so geduldig. Jede Kleinigkeit kann ihn ausrasten lassen. Aber ich arbeite mit ihm schon seit er ein Jahr alt war. Vitelli zeigt auf ein flaches Gebäude vor uns, blau und weiß gestrichen. Drei Militärpolizisten stehen am Tor und unterhalten sich. Das Hauptquartier der Büffelpolizei am Rande von Suri. Wir reiten vorbei zum Seiteneingang, der an eine große Wiese grenzt. Dort können sich Tourista und die beiden anderen Büffel ausruhen, bevor sie später zu ihrem Stall geführt werden. Im Schatten löst Vitelli die Sättel. Ich kraule Tourista noch einmal, aber der hat nur Augen für die Wiese und ignoriert mich. An einer Außenwand des Polizeiquartiers ein Stück weiter ist farbenfroh der Umriss von Marajon gesprüht. Er erinnert ein bisschen an Frankreich, nur dass Marajon von Buchten und kleineren Inseln umgeben ist. Stadt und Landkreis Sori liegen oben rechts auf der Karte. Hauptmann Raouli sieht, wie ich die Karte studiere und erklärt. Wir sind verantwortlich für 5 Landkreise. Das Hauptquartier ist hier in Soré, aber wir haben auch Stützpunkte in anderen Orten. Die größte Konzentration an Viehhirten ist hier an diesem Kanal. Da liegen die meisten Farmen. Deshalb gibt es dort auch die meisten Viehdiebstähle. Hunderttausende Büffel gibt es auf Marajon. Sie dienen als Lastentiere, die Kühe liefern Milch und Käse, ihr Fleisch gilt als Delikatesse. Büffel sind wirtschaftlich betrachtet das Wertvollste, was Marajon zu bieten hat. Es gibt hier viel Armut, deshalb gibt es viele Banden, die Viehdiebstähle begehen. Das ist lukrativ und organisiert. Dahinter stecken große Unternehmer aus dem Rindfleischgeschäft. Allerdings ist es für die Militärpolizisten schwierig, die Farmen zu erreichen. Große Teile des Nordens von Marajon sind Sumpfgebiet, das während der Regenzeit etwa 1 Meter unter Wasser steht. Dann kommst du nur noch mit dem Büffel weiter. Morgen wirst du sehen, welche Schwierigkeiten es macht, in solch einem Gelände voranzukommen. Dann gehen wir zu unserem Trainingsgelände, wo auch unsere Büffel gehalten werden. Das ist sehr ähnlich den Konditionen im Landesinnern mit überschwemmten und trockenen Gebieten. Hauptmann Raouli empfiehlt mir, die regionale Küche zu probieren. Etwa 100 Meter vom Polizeihauptquartier kehre ich in ein Restaurant zum Mittag ein. Auf der Speisekarte steht neben Gerichten von Büffel, Fischarten und Krebsen auch Turu. Davon habe ich schon einmal gehört, eine lokale Spezialität. Würmer, die in einer Suppe oder mit Salz, Pfeffer und Limettensaft gegessen werden. Im Restaurant entscheide ich mich für Fisch, lasse mir aber die Adresse des Turu-Lieferanten geben, um am Nachmittag selbst die essbaren Würmer sammeln zu gehen. Antonio Carlos, genannt Leleza, lebt davon, Krebse und Fische zu fangen und Turu zu sammeln, je nach Saison. Er wohnt mit seiner Frau und 3 Kindern in einem bescheidenen Holzhäuschen am Rand von Sore, nahe der Mangrovenwälder. Leleza ist hager, aber muskulös. Er trägt Strandbermuda und ein buntes Karnevalsshirt. Er greift seine Werkzeuge, eine Axt, der Holzschaft schon ganz abgegriffen, die Scheide glanzlos. Dazu eine abgenutzte Schaufel und einen etwa 50 cm langen Eisenstab, dessen Spitze auf einer Seite krumm eingebogen ist. Das ist für die Krebse im Sumpf, damit ziehe ich sie heraus. Davon leben wir, Krebse, Turu und vom Fischen. Auf geht's in den Mangrovenwald. Leleza gibt mir ein paar Gummistiefel und wir laufen los. Nach 15 Minuten sind wir am Rand eines Mangrovensumpfes. Der Küstenwald besteht aus Sträuchern und Bäumen verschiedener Pflanzenarten. Sie haben sich dem rohstoffarmen Boden und dem Salzwasser angepasst, das den Wald bei Flut überschwemmt. Die Bäume stehen wie ein vielbeiniges Stativ auf ihren verästelten Wurzeln, die mehr als 2 Meter aus dem Morast schauen. Ich stecke fest. Was ich anderthalb Fass übersehe? Wieso ist das bei dir so einfach? Wenn du jeden Tag im Mangrovensumpf bist, dann lernst du das. Hier entlang, das ist die Straße. Straße? Was für eine Straße? Ich sehe nur Sumpf und stecke bis zu den Knien im Morast. Lelesa dagegen läuft locker, als ob er nichts wiegen würde und ist schon einige Meter vor mir. Ich ziehe die Stiefel aus und versuche barfuß voranzukommen. Lelesa kniet hinter dem Wurzelwerk eines Mangrovenbaumes im Morast. Er hat vor sich ein Loch gegraben, gerade so breit wie sein Arm, und mit dem steckt er jetzt bis zur Schulter im Loch. Mehrfach muss Lelesa nachpacken, dann zieht er erst seine gebogene Eisenstange und an dessen Hakenende einen Krebs heraus. Sieht anstrengend aus. Es ist auch ganz schön anstrengend. Erst grabe ich ein Loch und dann versuche ich mit meinem Haken den Krebs zu erwischen und rauszuziehen. Sie befinden sich so zwischen 1 und 2 Metern Tiefe. Pro Krebs bekommt Lelesa einen brasilianischen Real. Das sind umgerechnet 27 Cent. Am Tag verdient er auf diese Weise zwischen 10 und 15 Euro. Mit Huru, dem Wurm, verdient er 3-4 Euro mehr. Die Weichtiere sind durchschnittlich 20 cm lang, fingerdick, milchig und ernähren sich von Holz. Deshalb sind sie in Deutschland auch als Schiffsbohrwürmer bekannt. Auf Marajau leben sie in totem Mangrovenholz und gelten als Delikatesse. Viele Leute mögen Turu, weil es so gesund ist. Sie lassen Kranke genesen. Die Suppe macht stark und gesund. Vor einem abgestorbenen morschen Baumstamm bleibt Lelesa stehen. Er nimmt seine Axt und schlägt auf den Stamm ein. Das morsche Holz gibt sofort nach. Lelesa greift nach einem Stück Totholz und zeigt es mir. Es ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Aus einem der Löcher hängt ein fetter, milchig-weißer Wurm, der sich durch das Holz gefressen hat. Das ist Turu. Wir reinigen ihn mit Wasser und lassen ihn uns schmecken. Kaum hat Lelesa das gesagt, hebt er das Weichtier über seinen Kopf und lutscht es wie eine dicke Spaghetti weg. Dann sucht er für mich nach einem stattlichen Exemplar zum Probieren. Der ist aber groß und ziemlich abstoßend, denke ich mir. In diesem Moment kämpfen in mir Ekel und Neugier. Probier es, komm schon. Nein, du kannst das schlucken. Das ist voller Vitamine. Es ist vor allen Dingen ziemlich eklig. Also, es schmeckt auch wie ein Weichtier. Willst du noch ein Stück? Danke für mich nicht mehr. Ich hatte genug. Nächstes Mal probiere ich Turu doch lieber gereinigt und als Suppe mit Gewürzen in einem Restaurant. Normalerweise würde Lelesa nun alle Würmer aus dem morschen Stamm ziehen und in mit Wasser gefüllten Plastikbeuteln zum Restaurant bringen. Heute hat er aber keine Zeit. Er muss zu Hause sein Fischernetz reparieren. Wir machen uns auf den Weg zurück. Wieder im Zentrum von Sore nehme ich erst eine Dusche und gehe später vom Hotel aus zu einem Gebäude, das aussieht wie ein großer Würfel. Die Fassade ist verwittert. Von drinnen höre ich Musik. Am Eingang kommt eine ältere Dame mit dunklem Haar und gelbem T-Shirt auf mich zu, auf dem Noten und Kinder zu sehen sind. Donna Amelia. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Willkommen im Zentrum der Gruppe Cruzeirinho. Wir lehren hier seit 29 Jahren den Tanz Carimbó und erhalten damit unsere Kultur. Donna Amelia ist die Leiterin des Kulturvereins. Dessen Zentrum ist ein großer Raum mit weiß und rosé gestrichenen Wänden, von denen die Farbe abblättert. Der Fußboden ist mit lackierten Holzdielen ausgelegt. Am Ende der Halle sitzen zwei Männer und ein Junge auf Holztrommeln, die dem Tanz seinen Namen geben, Carimbó. Daneben spielen Musiker Querflöte, Banjo und Rasseln. Über den lackierten Fußboden wirbeln barfuß mehrere Paare. Die Männer tragen Strohhüte, die Frauen bunte Röcke mit Blumenmuster, die sie beim Tanzen wie Propeller in der Luft drehen. Wie die bekannteren Tänze Samba oder Capoeira sei der Carimbó in Zeiten der Sklaverei entstanden, erzählt Donna Amelia. Carimbó ist ein Tanz mit afrikanischen Wurzeln. Hier im Norden Brasiliens ist er erhalten geblieben. Getanzt wird er als loser Paartanz. Er entwickelt sich spontan, ohne Choreografie, mit einem Basisschritt, bei dem die Füße nachgezogen werden. Frauen bewegen ihre Hüften und Männer auch etwas. Kein langsamer Paartanz, sondern frei und elektrisierend. não é tão lenta, é um pouquinho agitada. Ich soll mittanzen und versuche, Beine und Arme zu koordinieren. Vor, zurück, Kreis, Drehung und dabei auch noch meine Tanzpartnerin anschauen. Das ist zu viel für mich. Meine Carimbó-Partnerin lächelt höflich und ich bin dankbar, als das Lied zu Ende ist. Am nächsten Morgen bringt mich ein Auto der Militärpolizei an den Ortsrand von Sori zur Büffelfarm der Einheit. Ein paar vereinzelte flache Häuser stehen zwischen großen Bäumen. Dahinter liegen eine weite Grasfläche und Wald. Heute soll ich am Training der Büffelpolizei teilnehmen. Es ist 7 Uhr morgens und die Tiere werden gerade gewaschen. Ein tägliches Ritual, erzählt Feldwebel Vitelli. Wir reinigen sie, weil sie die ganze Nacht im Schlamm verbracht haben und bereiten sie so für die Arbeit vor bis mittags. Wenn es dann zu warm wird, lassen wir sie hier im Gehege frei und rufen sie nachmittags, wenn es Zeit zu fressen ist. Sie kommen von ganz allein zum Stall. Vitelli beginnt, 3 Büffel zu satteln, darunter meinen Tourista mit den eingekringelten Hörnern. Die Sättel sind Spezialanfertigungen, bestehend aus dem Holz der Insel und Büffelleder. Sie werden an die Rücken der Tiere angepasst, mit einem breiten Grundgerüst und erhöhten Wölbungen vorn und hinten, ähnlich des Westernsattels. So, unsere Tiere sind gesattelt. Jetzt geht's zum Trainingsgelände. Inzwischen sitze ich etwas sicherer auf Tourista. Am Tag zuvor hatte ich mich einige Male mit dem Seil in den Hörnern verhakt. Nun läuft es besser. Wir reiten langsam über die Wiese Richtung Wald. Der Untergrund wird immer schlammiger. Tourista und die anderen beiden Büffel versinken bis zu den Knien im Morast. Vor uns liegen überschwemmte Sumpfflächen. Ich versuche, mich dem Rhythmus von Tourista anzupassen, um nicht herunterzufallen. Wir sind jetzt gut 1 Meter tief im Morast. Etwas weiter wartet Vitelli an einer trockenen Stelle. Du schwitzt ganz schön. Das ist unser Training. Auch für den Reiter ist es sehr anstrengend, den Büffel durch den Morast zu lenken. Die Bewegungen von Polizist und Büffel müssen eins sein. Wir trainieren, damit das Tier auf solche Hindernisse vorbereitet ist, die uns im Inland begegnen. Ein Pferd käme hier nie durch, ein Büffel schon. Já pensou, um cavalo não conseguia passar, mas o búfalo, você viu que passou. Vitelli hat eine Idee. Statt immer hinterher zu reiten, soll ich seinen furchtlosen Büffel namens Barracinha mit den weit ausladenden Spitzenhörnern nehmen und die Gruppe auf dem Weg zurück anführen. An diesem Fleck mit fester, trockener Erde wechseln wir die Büffel. Irgendwas, was ich wissen sollte? Hilft beten? Keine Antwort. Na dann los. Barracinha, vamos. So, wir sind fast da, durch den Matsch. Barracinha, mein neuer bester Freund, hat das großartig gemacht. Im Schatten eines Baumes steige ich ab und gebe Vitelli das Seil mit Barracinha zurück. Ich bin erleichtert. Der Büffel und seine 2 Artgenossen atmen schwer. Gut gemacht. Gutes Tier. Jetzt lassen wir sie frei. Sie werden sich gleich dort hinten im Schlamm wälzen. Lass uns den Sattel abnehmen. Wenige Momente später traben die Büffel zu einem der Wassertümpel und suhlen sich im Matsch. Vitelli schaut ihnen nach. Regelmäßig kontrolliere das Veterinärsamt die Haltung hier, sagt er. In Kürze will er 2 weitere einjährige Büffel von einer Farm im Landesinneren holen und mit der Ausbildung beginnen. Nachwuchs für die einzige Büffelpolizei der Welt. Sie ist nebenbei zur größten Touristenattraktion der Insel geworden. Insgesamt soll es auf Marajó inzwischen hunderttausende Büffel geben. Sie sind die wichtigste Einnahmequelle der Bevölkerung. Deshalb können Claudio Vitelli und seine Kollegen nur zustimmen. Marajó, das sei ohne Frage die Insel der Büffel. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.